Jakob Rieder, der zweite Kaufmann, ein Seidenwarenhändler aus Winterthur, verstarb jedoch wenige Tage später. Über die Todesursache wurde gestritten. Zum einen machte man die Folgen seiner Verwundung dafür verantwortlich, zum anderen aber auch eine Influenza, die er sich auf dem Transport in das Heidelberger Hospital zugezogen hatte. Sei es wie es sei, auf jeden Fall war damit aus einem eher dilettantischen Raubüberfall Mord geworden. Als Untersuchungsrichter nahm sich der ehrgeizige Kriminalist und Stadtdirektor Dr. Ludwig Pfister des Falles an. In Zusammenarbeit mit den großherzoglich-hessischen Behörden veranstaltete er Großrazzien im Odenwald, im Spessart, an der Bergstraße und in der Rheinebene. Dabei ließ er alle ihm irgendwie verdächtig erscheinenden Vaganten in Untersuchungshaft nehmen. Solch eine Hatz hatte es bislang noch nie gegeben. Überall füllten sich die Gefängnisse. Dank konzentrierter Zusammenarbeit konnten die Behörden die Täter schon bald identifizieren. Nur der lange Andres, der die tödlichen Schläge gegeben hatte, blieb spurlos verschwunden und konnte niemals gefasst werden. Im Verlauf einer über einjährigen Untersuchungshaft und dank unermüdlicher Verhöre gelang es dem Heidelberger Untersuchungsrichter, die Beweiskette gegen seine Gefangenen zu schließen und sie zum Geständnis zu bringen. Valentin Krämer, der Erste war, der macht's den Herrn gleich offenbar, wer diesen Raub und Mord verricht und sagt's uns andern ins Gesicht. Danach wir andern all gestanden ein, durch Kerker, Straf und Kettenpein, dass wir gewesen auch dabei und dass die Armut schuld dran sei. Die Armut, die war freilich schuld, weil man sie nicht mehr hat Geduld. Die großen Herren sind schuld daran, dass mancher tut, was er sonst nicht getan. Das Urteil gegen die gefassten Raubmörder steht von vornherein fest. Tod durch das Schwert. Doch das ist nicht das Wichtigste. Der Heidelberger Stadtdirektor Ludwig Pfister will mehr. Er möchte sich als den Befreier des Odenwaldes feiern lassen, ein Exempel statuieren und ein Schauspiel veranstalten. Ein Fest der Strafe. Pfister, Räuberfänger, Ermittler und Richter in einer Person, übernimmt in diesem Spiel, das unter dem Namen Heidelberger Blutgericht in die Räubergeschichte eingegangen ist, die Regie und die Rolle des Zeremonienmeisters. Er verfasst das Textbuch, plant die Choreografie, entwirft die Ausstattung bis hin zu den Sterbekleidern und übernimmt selbstverständlich die spektakuläre Hauptrolle. Später verewigt der ehrgeizige Kriminalist seine Aktivitäten und Erfahrungen auch noch in einem Buch, in einem aktenmäßigen Bericht, sodass es möglich ist, dieses einzigartige Fest der Strafe detailgetreu zu rekonstruieren. Nach über einem Jahr der Ermittlungen und Vorbereitungen ist es endlich soweit. Der 31. Juli 1812 ist Ludwig Pfisters großer Tag. Die 10. Stunde hat geschlagen. Im feierlichen Zug betreten Oberbürgermeister Mais, der gesamte Heidelberger Stadtrat, die Vertreter der Geistlichkeit und schließlich auch das Hohe Gericht das tiefschwarz dekorierte Podest und nehmen auf den schwarzen Stühlen Platz. Die Richter ziehen ihre Degen und legen sie auf dem Gerichtstische kreuzweise übereinander. Und schließlich erscheinen, geleitet von ihren Seelsorgern, die 6 Verbrecher in weißen Sterbekleidern mit weißen Mützen. Ihnen werden auf der Tribüne 6 Plätze angewiesen, direkt dem Richtertische gegenüber. Stadtdirektor Dr. Ludwig Pfister inszeniert sein Blutgericht wie eine antike Tragödie. Er will, so schreibt er, nicht nur eine abschreckende Wirkung erreichen, sondern auch eine sittigende, eine Reinigung der Seelen, eine Katharsis. Im Gegensatz zu den volksfestartigen, brutalen Hinrichtungen der Vergangenheit mit ihren oft orgiastischen Ausschweifungen will er modern strafen und sühnen. Würdig und ergreifend soll die Feier werden. Der katholische und der evangelische Stadtpfarrer assistieren ihm dabei. Sie haben die Todeskandidaten bereits in stundenlangen Gesprächen auf ihre Hinrichtung vorbereitet, beziehungsweise seelsorgerisch bearbeitet, wie das damals genannt wurde. Die Pfarrer ordnen sich auch selbst der feierlichen Zeremonie unter. Pfister kann damit das Zusammenspiel von Thron und Altar demonstrieren und das Gewalt- und Machtmonopol der großherzoglichen Regierung mit der staatstragenden Rolle der Kirche verbinden.